Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen 15 Minuten später, aber dafür pünktlich hier im Radio bei 1 Live. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Fetischisten und folglich möchte ich mich mit den Fetischisten unter euch unterhalten. Auf was steht ihr? Habt ihr einen bestimmten Fetisch, also einen bestimmten Gegenstand, den ihr toll findet, den ihr verehrt vielleicht, der für euch etwas Zauberhaftes sogar darstellt? Oder gibt es Gegenstände oder auch Körperteile, wie man das so sagt, die euch in ganz besonderer Weise erotisch interessieren? Ganz vornehm und ganz förmlich ausgedrückt. Also, wenn ihr mir davon erzählen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. René ist jetzt mein erster Fetischist am Telefon. 35 Jahre, guten Morgen. Ja, guten Morgen, hallo. René. Ja, René. Auf was stehst du denn? Was bist du denn für ein Fetischist? Ja, also ich stehe auf nasse Klamotten. Aha. Also ich bade gerne mit Klamotten. In der Badewanne? In der Badewanne, ja. Draußen am See. Aha. Ist das egal, wie viel du anhast? Das kommt drauf an. Also mal habe ich weniger an, mal mehr an. Ne? Also gehst nicht mit Wintermantel in die Badewanne? So auch, ja. Das auch? Also nicht nur mit einer, weiß ich, Unterhose, Unterhemd oder sowas, sondern auch richtig volle Kanne angezogen. Richtig volle Kanne angezogen. Auch mit Schuhen? Auch mit Schuhen, ja. Und dann setzt du dich in die Badewanne? Ja. Und wie stelle ich mir das dann weiter vor? Ja, und dann, dann liege ich da so ein bisschen drin und so und dann, ich weiß nicht, also wenn es dann bis auf der Haut durchdringt und dann so irgendwie an der Haut ist, dann spüre ich eine Erregung durch den ganzen Körper. Ah, es geht dann gleich ins Sexuelle? Ja, dann geht es ins Sexuelle. Ja. Das Wasser ist aber warm in der Wanne, das muss nicht kalt sein. Ja, das ist warm. So, jetzt stellen wir uns vor, du sitzt mit Mantel und Hut in der Badewanne und hast deine dicken Winterstiefel auch an. Und naja, nun nach einer Minute, zwei Minuten bist du durchnässt und spürst die Nässe auf deinem Körper und auf der Haut. Dann wirst du sexuell erregt. Wie geht's dann weiter? Ja, dann erst wasche ich mich dann meistens. Also du ziehst dich an. Also waschen muss ich mich sowieso. Ja, du ziehst dich dann erstmal aus, oder wie? Nee. Wie kannst du dich denn waschen, wenn du dich nicht ausziehst? Ja, also ganz zum Schluss wasche ich mich nochmal, ist klar. Aber zu Anfang wasche ich mir den Kopf und dann seife ich auch noch die Klamotten ein. Also das ist dann... Ach so, die Klamotten auch noch. Das ist dann... Verstehe. Also dann meistens betrachte ich mich auch im Spiegel dabei. Also ich habe da auch so einen Spiegel. Ja. Und ich weiß nicht, ich gucke nicht auf mich selber, ich gucke nur auf die Klamotten, dann wie sie glänzen und nass, also der Glanz fasziniert mich daran. Der Schaum auf den Klamotten? Denn der Schaum auf den Klamotten. Ja. Und ich weiß nicht, also. Ist ja verrückt. Und dann, wie geht's dann weiter? Ja. Ja, und wenn dann das alles vorbei ist mit der Erregung, dann, ziehe ich mich aus und wasche ich mich nochmal richtig. Spül mich ab und alles und... Achso, also irgendwann ziehst du diesen nassen Klamotten aus und sitzt dann wie jeder normale Mensch, wie du und ich, nackt in der Badewanne. Ja. Ja. Die Erregung, die du empfunden hast, gipfelt die dann in einer Onanie? Ja, das ist dann so, ich masturbiere dann. Ja. Während du die nassen Klamotten noch anhast? Ja, während ich die anhabe. Ah ja. Also das heißt, ich muss da durch dicke Klamotten durch, war. Und das ist bei mir dann auch so sensibel, weil ich meine... Ach, du öffnest da gar nicht deine Hose für? Nee. Du bleibst komplett angezogen? Ja. Und das passiert dann nur durch Drücken und weiß ich was? Ja. Ach. Hauptsächlich. Wie oft machst du so eine Action, so eine Session? Naja, also... Das kommt drauf an, wie der Tag ist. Also mal mache ich es also jeden Tag, gar? Na, ich habe also Naja, eigentlich jeden Tag kann man. Eigentlich sagen. Jeden Tag. Dann musst du spezielle. Weil ich habe immer zum Beispiel auch immer ein nasses Kopfkissen und sowas alles. Also. Du schläfst auf einem nassen Kopfkissen? Ja. Da erkältet man sich also da nicht? Also öfter mal, dass ich auch die ganze Bettdecke nass ist. Ja. Erkältet man sich da nicht? Eigentlich erkältet habe ich nicht, noch nie. Aha. Dann musst du doch aber auch. Ich weiß nur, vorher ist meine Ehe auseinandergegangen. Deshalb? Deshalb. Mhm. Also mit einer der Hauptgründe, denke ich mal. Ja. Der Hauptgrund war eigentlich ein anderer, aber das war wohl der Hauptgrund. Wie lange warst du denn verheiratet? Ich war 12 Jahre verheiratet. Ich habe meine Frau auch damals vor der Ehe noch, habe ich gebeichtet. Achso, das hast du also so lange schon, diese Affinität zu solchen Sachen? Nee, die habe ich seit Kindheit an. Seit Kindheit an. Also solange ich denken kann. Und sag mal, deine Frau hat das alles so dann ertragen? Weil ich weiß als Kind zum Beispiel, und das habe ich heute auch noch, wenn ich vor dem See stehe, habe ich ein erregtes Gefühl, das heißt ein ganz hohes Herzklopfen, also ein ganz schnelles Herzklopfen, also Herzrasen kann man sagen, ja. Da habe ich 270 oder so, und schnürt mir das irgendwie auch den Hals weg und so. Und das hatte ich als Kind auch, das habe ich jetzt immer noch, wenn ich dann sehe. Sag mal, diese Ehe, 12 Jahre lang, hattet ihr denn auch normalen Sex miteinander? Ganz zu Anfang, ja. Hinterher nicht mehr? Hinterher nicht mehr. Du hast nur noch dein... Wir haben in 12 Jahren Ehen, wenn es hochkommt, dann sagen wir mal 50 mal Sex. Ja. Wow, ist ja krass. Dann hat deine Frau das einfach so hingenommen, immer wenn du in die Badewanne gestiegen bist und hat dich mal... Ja, ich hatte auch 2 Kinder, also 3. Hm? Im Prinzip das letzte hört nicht mehr. Ich denke mal, meine Frau hat deshalb bewogen, eben schon länger Zeit fremd zu gehen. Ja. Also mit anderen Männern zu schlafen, Verstehe. Nur Fitbit brauchte. Aber wie, was für eine Situation, auch was für eine Ehesituation. Du steigst jeden Tag mit deinen Klamotten in die Badewanne, deine Frau weiß das, dass du dann auch da masturbierst und zwischen euch beiden ist nichts mehr gelaufen. Nee, ist auch nicht mehr gelaufen. Mhm. Also ich habe angefangen, ein Jahr bevor die Ehe auseinandergegangen ist, habe ich angefangen zu chatten. Mhm. Mit einem Chat, was ich mit nasse Klamotten befasst. Mhm. Gibt es ja auch eine Homepage dafür. Ja. Und in diesem Chat habe ich mich mit anderen Leuten aus ganz Europa getroffen. Gleichgesinnten. Auch in Spanien bei und so. Hast du eigentlich das Gefühl jetzt für dich, dass du damit gut leben kannst oder ist es eigentlich eine Belastung für dich? Das ist eigentlich auch eine Belastung. Das glaube ich auch. Also ich habe meine Kinder auch schon 1,5 Jahre nicht mehr gesehen und habe jetzt auch Neffen. Ich habe die Eltern auch schon aufgeklärt. Ich habe gesagt, sowas, warum auf meine Ehe auseinandergegangen ist. Und ich meine, wir geben sie recht, das ist kein Scheidungsgrund und sowas alles. Hast du mal... Aber der Neffe, der kommt öfter zu mir und der kennt jetzt meine Vorlieben. Mhm. Und ich meine, er hat großen Spaß, weil im Sommer waren wir da, weiß ich, unter irgendwelche Fontänen mit Klamotten und so und er natürlich auch. Wie alt ist der? Der ist 13. Aber du hast keine pederastische Veranlagung. Hm? Du hast keine pederastische Veranlagung, verstehst du? Nein, absolut nicht. Also. Absolut nicht. Ich hab mit ihm Spaß und so und alles andere lebe ich dann abends im Bett aus. Für dich dann? Also für mich alleine. Ja, gut. Dennoch finde ich, dass du bei dieser Art der sexuellen Ausrichtung, finde ich, solltest du dir professionelle Hilfe suchen. Ja, ich bin auch dabei. Unbedingt. Das klingt nicht gut, was du da erzählt hast. Im ersten Mal klingt es witzig und so, aber... Weil ich habe mich selber öfter in Gefahr gebracht. Ja. Also ich stehe nicht nur auf Wasser, ich stehe auch auf Sümpfen. Ja. Das heißt, ich habe... bin auch schon ein paar Mal fast ertrunken. Also ich habe, ohne zu gucken, wie tief das ist, bin ich drin und oft bis zum Hals rein gleich. Und das hat mir immer gerettet, dass es nicht tiefer war, als ich bin. Du brauchst einen Therapeuten, einen Sexualtherapeuten, der sich sehr speziell mit solchen Dingen auskennt. Sehr speziell. Ja, ich bin jetzt seit kurzem in einer Behandlung bei einem Therapeuten. Ach, du bist schon? Alle Dinge erzählt. Ja, ich war voriges Jahr 4 Monate im Krankenhaus auch, wegen der ganzen Krise. Ich hatte auch eine schlechte Kindheit, das kommt auch noch dazu. Und also ich hatte mehrere Konfliktsituationen. Und mit dieser Konfliktsituation bin ich ins Krankenhaus gekommen. Und da habe ich auch gleich erzählt, was los war. Aber die konnten mir da auch nicht helfen. Ich bin der Erste in der Geschichte des Archives dieses Krankenhauses. Der sowas erzählt. Mhm. Glaube ich, ja. Gut, jetzt habe ich eine Nummer gekriegt in der Berliner Charité. Ja. Also du bist ein ärztlicher Versorger. Sozialwissenschaftliches Institut. Ah, das ist gut. Das ist gut. Also ich kann dich auch nur wirklich animieren oder bestärken, René. Ja, dass du das wirklich durchziehst. Ich will versuchen, selber eben an mir zu arbeiten, weil meine Frau eben dieses wahrscheinlich auch dachte mit dem Pädophilen ein bisschen. Also. Weil ich ja nun auch, meine Kinder haben mich oft zu gesehen und einmal habe ich es geschafft, eben einmal, das war eben ein halbes Jahr, bevor wir auseinandergegangen sind. Und da hat das in der Kinder hatte ich auch Spaß gesagt, na, jeder unter die Dusche und da ist er unter die Dusche gegangen. Ja, ja. Und da hatte meine Frau dann, die war ist gerade vorbeigekommen, hat gesagt, jetzt versaue ich die Kinder auch noch. Ich dachte echt, ich masturbiere vor den Kindern. Aber hast du nicht gemacht. Habe ich natürlich so, du bist jetzt ein sehr guter, das habe ich schon gehört, Charité in Berlin, ein sehr guter ärztlicher, psychologisch-psychiatrischer Behandlung. Ich finde gut, dass du es machst und möchte dich, wie gesagt, nochmal ermuntern, das auch durchzuziehen. Bedanke mich für deinen Anruf und für die Offenheit, in der du darüber erzählt hast. Mhm. Und wünsche dir wirklich von Herzen alles Gute, René. Alles Gute, wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Fetischisten im Lande Nordrhein-Westfalen, meldet euch. Ich möchte mit euch reden. 5 Minuten sind wir noch hier im Radio unter uns und dann schaltet das Fernsehen dazu. Ich bin jetzt verbunden mit Thomas, 32. Hallo? Morgen. Hallo, Thomas, ihm verschlägt die Sprache. Ja, einen schönen guten Morgen erstmal. Du bist auch ein Fetischist. Ja, das ist richtig. Und zwar bin ich ein praktizierender Sadomasochist. Ein praktizierender Sado-SM. Richtig. Fetischist. Ganz genau. Was genau sagt uns das? Ich gehöre zu den Masochisten aus dem Bereich. Das heißt, ich lasse mich also gerne fesseln, auch schlagen, trage unter anderem auch gerne Latex-Sachen. Ja. Ja, das ist so mein Fetisch. Ja, das ist dein Fetisch. Der Fetisch ist genau gesagt, also gefesselt zu werden oder zu fesseln oder eben auch diese Gegenstände, also Latex oder Leder oder ganz so. Ganz genau, mit zu unterwerfen. Ja. Wie kommt man auf sowas? Hat man das in die Wiege gelegt bekommen? Das ist eine gute Frage. Da streiten sich auch noch die Gelehrten drüber. Also ich selbst verspüre das schon, seitdem ich so 15, 16 Jahre bin. Mhm. Und richtig ausleben kann ich es leider erst seit 3-4 Jahren. Wie lebst du es aus? Zeitweise in Partnerschaften. Aber zurzeit bin ich leider wieder solo. Ja, es gibt dann Gott sei Dank einen Verein hier im Ruhrgebiet, wo sich dann Gleichgesinnte halt treffen. Und da ergibt sich auch schon mal so das eine oder andere. Ja, gibt es sicher überall. Ne? Das ist ja nur eine Sache, die ganz viele Leute teilen. Man würde sich wundern, ne? Wenn man wüsste, wie viel das machen. Und ja, sich eben leider wird das alles größtenteils noch hinter vorgehaltener Hand gemacht, weil wir SMer ja auch in der Öffentlichkeit noch nicht so angesehen sind. Ne? Ja, wobei in den letzten Jahren schon sich viel getan hat. Es hat sich viel getan. Du sagst gerade Partnerschaft. Ich könnte mir vorstellen, dass es sehr schwierig ist, genauso einen Partner, eine Partnerin zu finden, die genauso gepolt ist. Es ist verdammt schwierig. Mhm. Das heißt, könntest du denn mit einer Frau zusammen sein, glücklich zusammen sein, die nur normalen Sex, Blümchensex haben will? Es bezieht sich ja, sag ich mal, ich könnte, ja. Ich müsste aber eventuell ab und an mal ein Ventil öffnen und dann doch diese Seite ausleben. Müsste dann schon vorher irgendwo abgesprochen sein. Du hast gerade ein paar Beispiele schon genannt. Welches ist denn das, was dich am meisten anregt und erregt? Welche Spielart oder welches Material? Eigentlich das wirklich das Unterlegene, Hilflose, ausgeliefert sein. Das Devote. Das heißt, eine Frau fesselt dich irgendwo. Genau, und macht dann mit mir, was sie will. Wie weit darf die Frau gehen? Das ist eine gute Frage. Also eigentlich, mittlerweile bin ich schon ziemlich weit, also wenn man ziemlich weit gehen kann. Was ist das Extremste, was du hast an dir machen lassen bisher, in einer so devoten Situation? In einer devoten Situation, dein Körper zum Beispiel fast völlig mit Kerzenwachs bedeckt. Das ist ja heftig. Nee, eigentlich nicht. Ja, ich stelle mir das schon sehr heftig vor. Es kommt aber an, wie man es macht. Man darf natürlich nicht zu nah rangehen. Mit heißem Kerzenwachs den ganzen Körper übertropfen. Ja, die Kerze muss allerdings nur weit genug weg sein, damit das Wachs sich quasi beim Fallen auch schon wieder relativ abkühlt. Ach so, wie weit sollte sie weg sein? Also mindestens 20, 25 Zentimeter. Dann gibt es keine Brandblasen, dann gibt es nur leichte rote Flecken. Mhm. Und man tröpfelt das dann auch auf dein bestes Stück? Auch. Wo der Mann ja nun besonders empfindlich ist. Richtig. So, bist du den ganzen Körper, bist du vollgetröpfelt worden und dann? Ja. Was passiert dann? Dann werden teilweise dann die Fesseln gelöst und muss ich mich zum Beispiel irgendwo hinstellen und dann mit Leichenschlägen wird dann zum Beispiel der Wachs entfernt. Ach so. Und das löst jedes Mal, also jeder Tropfen und dann die Schläge sowieso, lösen eine direkt sichtbare Erregung aus? Na, sofort sichtbar würde ich nicht sagen, aber innerlich auf jeden Fall. Innerlich auf jeden Fall. Innerlich auf jeden Fall. Also, das ist auch eine Spielart von unserem Thema. SM, Thomas, 32 Jahre war das. Ich danke für deinen Anruf. Kann ich noch eine Autogrammkarte von dir bekommen? Ja, kannst du. Leg auf und wir rufen dich gleich nochmal an wegen der und Telefonnummer. Machen die Sendung auf jeden Fall weiter. Dankeschön. Tschüss. Bitte. So, jetzt haben wir ein paar Sekunden Päuschen hier und warten auf den Fernsehvorspann, der schon heftig läuft. Und jetzt begrüße ich die Fernsehzuschauer, die jetzt nämlich auch in dieser Sekunde zuschalten. Ihr Lieben, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir bitten vielmals um Entschuldigung. Aufgrund der aktuellen Ereignisse hat sich das gesamte Fernsehprogramm des WDR etwas verschoben. Aber nun sind wir da. Wir haben hier im Radio schon ein bisschen angefangen. Unser Thema heute Nacht heißt Fetischisten. Ich möchte sehr gerne mit euch reden, die ihr Fetischisten seid. Und ich habe euch ja gestern schon so ein bisschen was vorgelesen zum Thema Fetisch und Fetischismus. Also ein Fetisch kann ja ein etwas ganz harmloses erstmal sein, ein Gegenstand, der vielleicht besondere Zauberkraft hat oder den ihr ganz besonders verehrt. Ich werde euch gleich noch was sehr Interessantes zeigen dazu. Oder Fetischismus kann man ja auch verstehen in dem Sinne, dass man besonders scharf ist auf einen Körperteil oder auch eben auch auf bestimmte Gegenstände, die einen dann sexuell sehr erregen und sehr heiß machen. Und da gibt es die verrücktesten Sachen. Ich hatte gerade hier im Radio schon jemanden, der erzählte, er steht darauf, immer in voller Montur in die Badewanne zu steigen. Mit Wintermantel, mit Hut, kein Scherz, mit Wintermantel, mit Hut und dicken Stiefeln und sitzt dann fast jeden Tag in der Badewanne. Und das erregt ihn und so weiter. Also auch eine Form des Fetischismus. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Ich bin gespannt. Wie ein Flitzebogen. Jetzt zum Beispiel auf Beatrice, 19 Jahre. Hallo. Hallo. Hallo Beatrice. Eine Fetischistin, ich begrüße dich. Nein, ich bin keine Fetischistin. Du bist keine. Nein, mein Freund ist ein Fetischist. Genau, also ihr, die ihr vielleicht mit Fetischisten zusammen seid, könnt natürlich auch gerne anrufen und klagen oder ihr könnt auch loben. Klagst du oder lobst du deinen Freund? Ich klage. Du klagst. Erzähl. Ja. Also mein Freund, also ich bin jetzt mittlerweile 5 Jahre mit ihm zusammen. 5 Jahre schon? Ja, mit 14 fing es an. Genau. Und also am Anfang wusste ich erst gar nichts davon. Das hat er mir dann erst irgendwie gestanden. Da waren wir 1 Jahr zusammen. Ist er denn auch so jung noch wie du? Ja, der ist genauso jung wie ich. Aha. Jo, und mit 15 hat er dir schon was gestanden? Ja, genau. Was? Ja gut, ne, das ist eben das Vertrauen, was dazu steht, ne? Naja, und ich meine, dass er das mit 15 schon wusste, deshalb sage ich das so. Ja, ich habe es auch zuerst nicht verstanden, aber am Anfang war es ja nicht so schlimm. Also da. Klär uns mal auf, um was es geht. Also am Anfang war es ja eigentlich ziemlich normal noch, also so ein paar Streicheleinheiten an den Füßen nur. Mhm. Und da war ich ja auch noch nicht so ganz kitzelig. Und ja, und jetzt mittlerweile geht's ja richtig weit, dass er da dran leckt und der kriegt auch seinen Orgasmus dabei und alles. Ein Fußfetischist. Genau. Ein Fußfetischist, der das schon in frühen Jahren gemerkt hat, in der Pubertät quasi, dass er da draufsteht. Ja, und also bei mir ist es eben sehr schlimm, weil ich bin eben kitzelig an den Füßen, ziemlich kitzelig mittlerweile. Dann habt ihr ja einen tollen Sex. Du lachst dich schief und er, bei ihm geht einen ab dabei, oder wie? Ja gut, bei ihm geht ein ab, aber bei mir geht die Laune davon weg. Mhm. Im Ernst jetzt, ist es so forciert bei ihm, dass er gar keinen normalen, was man normalen Sex nennt, praktizieren kann und dass sich alles wirklich fokussiert auf die Füße? Ja, das geht also wirklich auf die Füße nur und egal was ich sage, egal was ich tue, ihm ist das eigentlich ziemlich egal, weil er guckt wirklich nur noch auf die Füße, also wenn... Also er massiert deine Füße, er leckt deine Füße, was macht er noch damit? Also der sprüht Sahne drauf und isst die Sahne von den Füßen weg. Musst du dir vorher dann schön die Füßchen gewaschen haben? Oder ist also das ist dem egal, er zieht mir meine Schuhe aus und macht trotzdem noch die Sahne drauf. Also ich finde das eigentlich, am Anfang finde ich das ziemlich lustig, was er da macht. Aber nach einer Zeit dann gefällt mir das absolut nicht mehr, weil... Und ich habe ihm auch schon gesagt, wenn wenn das noch extremer wird, also wenn da wirklich noch viel mehr Sachen wird und wenn er nicht langsam mal aufhört, also wenn das nicht nur nach seinem Ding geht, dass ich mich dann auch trennen will, weil... Ah, also so ernst ist es schon bei dir. Erzähl doch nochmal weiter, wie es dann sich entwickelt. Er schlägt also die Sahne dann ab. Und dann, wie geht es dann weiter? Ja, dann schlägt er die Sahne ab und wenn die Sahne dann weg ist, also dann weiß ich auch nicht, dann fängt er an zu stöhnen. Zieht er sich denn dabei, wenn er das macht, er das nackt oder ist er angezogen dabei? Nein, noch ist er angezogen. Ja? Dann fängt er an zu stöhnen und dann sagt er zu mir, ich sollte ihm die Bluse ausziehen. Die Bluse? Ja, also... du sollst ihm sein Hemd ausziehen. Ja, genau, das Hemd. Und also er sagt mir, was ich zu tun habe, also nach einer Zeit ist er dann ganz nackt und dann onaniert er dann auch. Ne? Ach so, er onaniert nur. Ja. Es kommt dann auch nicht mehr zum wirklichen Akt zwischen euch beiden. Nein. Gar nicht. Aber wo bleibst du? Auf der Strecke? Ja, auf der Strecke. Das heißt, du hast für dich überhaupt gar kein erfülltes Sexualleben? Doch, hin und wieder mal. Also wenn ich dann richtig anfange, wütend zu werden, dann versucht er mich wirklich zu zähmen, also auf Deutsch gesagt, also dass ich wirklich wieder ruhig werde, dann. Aber das ist selten. Das ist eben nicht die Regel. Du sagst, er onaniert dann. Das heißt, da lässt er dich auch gar nicht ran. Nee. Das will er alles dann für sich machen. Er ist nur, letztendlich, wenn man es klar ausspricht, nur interessiert an deinen Füßen. Genau. Also sozusagen, ich könnte mich, also wirklich, also ich liege auf dem Sofa und gucke Fernsehen dabei und wirklich, als ob man ein kleines Kind einen Schnuller in den Mund gibt und sagt, und jetzt bist du ruhig. Also genauso ist er mit meinen Füßen. Mhm. Geht er dann mit seinem Körper, mit seinem nackten Körper auch sehr nah an deine Füße ran oder bleibt er in einem Schnuller? Ja, also er nimmt sogar meine Füße an seine Genitalien. Also, es ist schon. Also, da hört wirklich der Spaß und die Toleranz, glaube ich, auch irgendwann auf, ne? Wenn man in einer Partnerschaft ist und man selbst als Partner so etwas nicht teilen kann. Weil das ist ja auch eine permanente Missachtung deiner Gefühle und deiner sexuellen Sehnsüchte, was er da betreibt. Ja, das ist mein Problem. Ja. Und das hat sich dann wirklich im Laufe der Jahre immer mehr verfeinert und es ist extremer geworden. Genau. Das ist wirklich extrem. Also, ziemlich extrem. Am Anfang fand ich das ja irgendwie noch total lustig und auch schön. Du hast ihm das so auch schon so angedeutet, angedroht, wenn es sich nicht verändert, dass die Beziehung dann kaputt geht. Genau. Wie reagiert er darauf? Was sagt er? Ja, ich werde mich bemühen und ja gut, das geht dann geht es wieder von vorne. Also dann wird es wieder extrem. Also dann hat er von irgendwo, keine Ahnung, hat er wieder was Neues raus. Also das Heftigste, was letztes Mal war, da wollte er mir heiße Schokolade auf die Füße geben. Da hast du dich aber gewehrt und hast gesagt, nee, so weit geht's nicht. Ja, genau. Also Beatrice, ich kann dich da wirklich nur unterstützen, was du sagst und dir beipflichten. Irgendwann ist Schluss. Und wenn er sich nicht verändern möchte und wenn er es nicht alleine kann, dann soll er sich in die Obhut eines Sexualtherapeuten begeben, der ihm da vielleicht ein bisschen hilft. Oder er muss es halt auch in Kauf nehmen, dass die Beziehung kaputt geht. Ja, weil ich könnte das nicht aushalten, was du da mitmachst. Ich käme mir völlig bescheuert vor, ehrlich gesagt. Ja gut, also das ist eben, bei mir ist es eben, weil ich diese Person liebe. Und ja, aber irgendwo, die Jahre sind eben... Gut, aber irgendwo ist die Liebe auch dann, sie stößt auch an ihre Grenzen, ne? Ja, ich habe ihm ja auch mittlerweile schon ein Limit gegeben. Also ich habe gesagt, innerhalb von einem Monat gebe ich ihm noch und... Dann bin ich aber gespannt. Dann ansonsten ist es vorbei. Also, die arme Beatrice, die gebeutelt ist von einem Fetischisten und wo es jetzt gar nicht mehr lustig ist, sondern sehr ernst werden kann, nämlich, dass die Beziehung kaputt geht. Genau. Ich danke für deinen Anruf und wünsche, dass ihr es dennoch gemeinsam in den Griff bekommt. Okay. Alles Liebe, alles Gute. Okay. Tschüss, Beatrice. Jetzt will ich euch was zeigen, was ich gerade angekündigt habe. Ich habe einen sehr aufmerksamen Mitarbeiter, der ist Stefan Gehrig. Und der hat von zu Hause aus dem Wohnzimmerschrank von Mama und Papa etwas extra heute für diese Sendung mitgebracht, nämlich einen Fetisch, einen afrikanischen Fetisch. Ich zeige euch den mal, im Fernsehen kann man das, glaube ich, ganz schön sehen. Für die Radio-Zuhörer beschreibe ich ihn mal. Im Prinzip sind es zwei Gesichter, die so hintereinander geklebt sind oder geschnitzt sind, besser gesagt. Einmal ein relativ neutrales Gesicht und das andere ist das ist das neutrale Gesicht und ein etwas ernsteres Gesicht. Das ist ein afrikanischer Fetisch. Und nun haben wir mal nachgeschaut, was ein afrikanischer Fetisch so bedeutet. Nämlich im Lexikon der afrikanischen Mythologie. Und hier steht etwas Wunderbares. Und Jungs und Männer, hört zu. Ihr solltet euch unbedingt so ein Ding kaufen. Denn das kann recht praktisch sein. Also erstmal steht ja als Erklärung, ein Fetisch ist ein Gegenstand, in dem ein Geist lebt. Das klingt ja schon mal gruselig. So, und dann ist ja noch weiter beschrieben, ein Mann, der im Besitz eines Fetisches ist, kann ein Haus betreten, ohne gesehen zu werden, und mit der Frau schlafen, mit einer Frau schlafen, die glaubt, er, der Unsichtbare, der vorher Unsichtbare, sei der Ehemann. Und er kann auch einem hübschen Mädchen solche Angst einjagen, dass es in alles einwilligt und sich nicht wagen wird, darüber zu sprechen. Ist das nicht toll? Also ich habe schon mit dem Kollegen ausgehandelt, dass ich ein paar Nächte mal diesen Fetisch hier behalten darf, um mal so das eine oder andere Experiment zu machen. Ich bin auch sicher, dass morgen die Antiquitätenhändler im Lande sicher einen großen Run haben werden von euch, den Männern, die sich genau das kaufen wollen. Also das ist ein afrikanischer Fetisch. Ich möchte mit euch reden, die ihr Fetischisten seid, vielleicht auch ganz profane Fetischisten in ganz profanen sexuellen Sinne. Oder vielleicht habt ihr auch irgendwie so einen Gegenstand und sagt, das ist mein Ding und der verleiht mir Zauberkraft oder ich kann irgendwie tolle Sachen mit dem machen oder ich bete ihn an oder er bringt mir Glück, was auch immer. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Jetzt bin ich verbunden mit Conny. Conny ist 21 Jahre. Guten Morgen. Hallo Domian. Bist du eine Fetischistin? Ja, kann man so sagen. Du bist eine. Jetzt habe ich mir die Hände richtig schmutzig gemacht hier von meinem Fetisch. Hast du ihn gesehen? Ja, ich finde. Sieht doll aus, ne? Ja, ein bisschen unheimlich. Ja, ich kann ihn gar nicht so richtig hinstellen hier damit. Vielleicht hier, dann steht er so ein bisschen im Dunkeln. So kann man ihn ein bisschen noch sehen, ne? Ja. Ja, so geht das. Conny, zu dir. Ja. Was bist du denn für eine Fetischistin? Ich bin eine Höschenfetischistin. Eine Höschenfetischistin? Ja, unter anderem. Das klingt aber putzig. Ja, nicht? Erzähl uns alles über deine Höschen. Ja, also, ich bin vor ein paar Monaten auf die Idee gekommen. Ach, erst vor ein paar Monaten? Ja, und zwar habe ich schon immer den Drang so im erotischen Bereich. Mhm. Ich bin immer ziemlich viel auf erotischen Chats gewesen, Sexchats. Mhm. Und da haben mich auch immer ziemlich viele Männer gefragt, ob ich nicht die Höschen, die ich gerade anhatte, nicht verkaufen würde. So was fragen die Männer im Chat? Ja, in Sexchats. Mann. Und hast du nicht verkauft? Manche habe ich verschickt, ja. Ist das wahr? Getragene Höschen oder ganz saubere Höschen? Genau, getragene Höschen, richtig voll, 2 Tage getragen. So eine Schweinerei. Nein, finde ich nicht. Es kommt auf die Sache der Ansicht drauf an. Natürlich, ja. Es war ein Scherzwort. Ja, und das ist so gut gewesen, hat man sich so einen Namen gemacht, dass ich dann gedacht habe, ich mache mir mal eine Internetseite. Mhm. Und und so ist es entstanden vor ein paar Monaten. Nun, das klingt ja sehr kommerziell, dass du einfach auf die Idee gekommen bist oder gesagt, da kann man gut Kohle mitmachen. Aber das ist ja, hat ja eigentlich mit dem Fetischismus hat ja mit Leidenschaft was zu tun. Ja, eben. Und ich mache ja kein Geld damit. Ich habe auch eine kostenlose Webcam, genauso wie einen kostenlosen Chat. Achso, aber die Höschen hast du dir bezahlen lassen? Die Höschen, ich zahle die Leute, die bei mir bestellen, es kommt immer auf die Höschen drauf an. Also ich verschicke ja normale Höschen, gute, schöne Höschen auch und kosten so an die 40 Mark. Ja, also jeder weiß ja, was eine Unterhose kostet und wenn man die dann auch verpackt, verschweißt und abschickt, kommt man auch auf Verpackung, dann auch auf 8 Mark ungefähr. Ja. Und also Gewinn mache ich an für sich nicht viel. Ich finde es nur wahnsinnig klasse, wenn dann Resonanz kommt. Es geht dir gar nicht in erster Linie um das Geld, um den Gewinn, sondern um die Spannung, die daraus entsteht. Du verschickst ein Höschen von dir, das du getragen hast, und kriegst dann in irgendeiner Weise eine Rückmeldung. Genau, meistens dann E-Mails. Die Männer, meistens sind ja Männer, schreiben mir dann zum Beispiel, was sie mit dem Höschen gemacht haben, wie sehnsüchtig sie das erwartet haben und das schon auf dem Postboten gewartet haben. Und dieses erregt dich dann wiederum. Ja, genau. Ah, jetzt verstehe ich das. Ja. Jetzt verstehe ich das. Was sind denn das für Höschen? Sind das Höschen aller Art? Ja. Oder Tangas? Oder beschreib mal, was du da so trägst und verschickst. Also ich trage alle möglichen Arten, was man sich unter Höschen vorstellen kann. Ganz normale Bikini-Slips oder Tangas. In Spitze, alles, was die gerne hätten. Und das Gute ist ja auch, da ich ja meine Webcam habe, können die auch gucken, was ich denn so für Höschen da habe. Mhm. Das heißt, du gehst sehr viel einkaufen, bei Karstadt, bei C&A, wo auch immer, und kaufst Höschen aller Form und aller Art. Naja, also ist es ja nicht so, dass ich jetzt so zwei Höschen am Tag trage. Ich trage die ja richtig ein. Sehr lustig. Das heißt, man kann sich darauf verlassen, wenn man bei dir ein Höschen bestellt, es ist wirklich getragen. Ja, natürlich. Da wird kein Schmuh gemacht und nichts. Direkt weggeschickt, neu gekauft und weggeschickt oder irgendeinen Duftstoff drauf und raus damit. So nicht. Nee, da habe ich ja auch nichts davon. Dann schreiben die mir keine schönen Geschichten. Du hast eine Webcam. Lass uns das mal weiter vertiefen. Ja. Wo du dich dann so zeigst. Genau. Das ist auch nichts Kommerzielles. Nein. Kostenlos. Die ist aber nur abends an, wenn ich auch zu Hause bin. Das heißt, du hast einen großen exhibitionistischen Drang. Du möchtest dich zeigen. Genau, auch mit. Mhm. Wie siehst du aus? Ich bin blond, 21 Jahre, sehe ein bisschen jünger aus. Aha. Ja, habe eine gute Figur, kann man so sagen, sportlich. Ja. Rundungen, da wo sie hingehören. Also eine attraktive Frau? Ja. Eine attraktive junge Frau? Ja, und ich denke, das kommt auch bei vielen Männern an. Mhm, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Wenn man sich das sogar noch angucken kann. Was machst du denn vor der Webcam? Also, ich chatte mit den Usern. Mhm. Und wenn die jetzt Fragen haben, was ich denn jetzt für ein Höschen anhätte oder anhabe, dann zeige ich das Höschen, komme dann näher an die Kamera. Mhm. Und wenn sie sagen, ach, ob ich nicht vielleicht einen blauen Tanga hätte, dann gucke ich, ob ich einen blauen da habe. Und dann ziehe ich, wenn ich einen habe, den blauen Tanga an. Mhm. Ich lese hier gerade was auf meinem Computer, Conny. Meine Jungs im Hintergrund schreiben, sie ist wirklich hübsch, das können wir bestätigen. Ich glaube, kann das sein, dass die da irgendwie gerade reingucken? Schön. Kann das sein, dass die dich sehen irgendwo im Moment? Ja, auf meiner Internetseite. Auf der Internetseite, achso. Genau, also die sollen im Hintergrund arbeiten und nicht solche Sachen sich angucken. Also die Bestätigung kommt, dass du eine sehr attraktive junge Frau bist. Ja. Aber die das ohne kommerziellen Hintergrund macht. Von was lebst du? Was machst du so im normalen Leben? Ich bin auszubildende Krankenschwester. Das ist wieder klassisch. Das passt ja wieder wie in Softporn, ne? Auszubildende Krankenschwester. Das nehmen ja auch nicht viele ab. Hast du einen Freund? Weil es einfach so gut passt. Hast du einen Freund? Ja. Das hast du auch? Ja. Und weiß der Freund davon? Ja, der macht doch meine Internetseite. Ach, auch nur aus Spaß? Ja, wir sind zusammen auf die Idee gekommen. Es war im Freibad, haben wir uns dann überlegt, wie wir die Seite aufbauen. Er hat genau so einen Fetischfimmel. Und taucht er denn auch schon mal bei dir auf vor deiner Kamera? Oder? Nee, das nicht. Das ist rein meine Seite. Jetzt muss ich doch mal fragen mit der Kamera, mit der Cam. Ja. Präsentierst du nur da deine Höschen oder geht's auch schon mal hart zur Sache, dass du, naja, du weißt? Nee, sowas zeige ich absolut gar nicht. Das nicht, ja. Nee, das darf ich auch nicht. Also es ist nur ab 16 sozusagen. Achso, es ist eine Erotik, aber es ist keine pornografische Darstellung. Nee, sowas mache ich auf keinen Fall, nein. Und da bist du erst jetzt vor kurzem drauf gekommen? Die Seite darzustellen. Genau, und mit den Höschen ja auch, ne? Wie du gerade gesagt hast. Ja, also ich habe ja vorher, es ist vielleicht schon eineinhalb Jahre ungefähr, dass ich schon in dem Bereich halt was mache, aber eine Seite habe ich jetzt erst seit 2-3 Monaten. Und was hast du vorher in dem Bereich schon gemacht? Ja, ich war immer so auf erotischen Seiten, ich finde das einfach nur erotisch. Ja. Allgemein, ja. So fetisch und ich war auch gerne in Sexchats, Das hast du gerade schon erzählt, genau. Genau. Mhm. Und vorher, bevor du so diese Chats entdeckt hast und so, warst du eine ganz normale junge Frau. Mhm. Und plötzlich brach das so auf und du hast entdeckt, da sind noch andere Seiten in mir. Ja. Also ich habe mich schon immer gerne gezeigt, gerne sexy Sachen angezogen. Also das kann man, glaube ich, jetzt so erklären bei dir, der Fetisch besteht darin, sich zu zeigen. Das kann man ja vielleicht auch als Fetisch sehen, ne? Ja, und Resonanz zu bekommen. Und Resonanz zu bekommen, vor allen Dingen, wenn du dann auch noch Resonanz bekommst auf Gegenstände, die von dir sind, also die du getragen hast, die Höschen. Ja. Mhm. Ist so ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, das kann man durchaus auch unter Fetischismus und Fetischisten einordnen. Dir macht es richtig Spaß? Ja, sehr. Dein Freund hat gar keine Probleme damit? Nein. Guckt er dich denn auch schon mal, guckt er heimlich zu, wenn du das machst? Steht er im Raum in der Ecke, sodass die anderen das nicht sehen können? Ja, er spickt oftmals durch die Tür. Ah ja. Ja. Und ist das für ihn auch eine erregende Sache? Gibt es danach dann vielleicht noch irgendwie eine Annäherung zwischen euch beiden, wenn die Kamera aus ist? Ja, danach immer. Immer danach? Ja, es ist ja sehr erotisch, die ganze Sache. Und du bist jeden Abend online, wie man so sagt? Nicht direkt hier, nicht zwei Tage die Woche, ist es nicht so. Zwei Tage. So, und jetzt fiebern natürlich alle, wie kommt man an diese Adresse? Aber wir werden sie jetzt bitte nicht nennen, Conny, ne? Weil das wäre eine Schleichwerbung, das wollen wir nicht machen. Es geht ja auch nur darum, ich wollte mich mit dir nett unterhalten darüber. Genau. Mhm. Und das habe ich ja jetzt auch gemacht und es war sehr interessant. Danke dir für den Anruf. Ja. Grüße deinen Freund von mir. Mach ich. Und euch allen viel Spaß noch. Gut, vielen Dank. Schönen Abend noch. Danke, tschüss. Fetischisten in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, in Holland. Meldet euch, wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten. 0800 5678 111. Aber bevor wir weitermachen mit dem Thema Fetisch, vielleicht noch drei kurze Rückmeldungen zur gestrigen Sendung. Marion 35 aus Leipzig hat geschrieben: Lieber Domian, ich fand gestern dein Gespräch über die multiple Persönlichkeit absolut interessant. 300 Persönlichkeiten in einer Person, in einem Gehirn vereint, das ist ja Wahnsinn. Gut, dass ihr allen Menschen, auch den ganz Außergewöhnlichen, eine Gesprächsplattform bietet. Dann Jürgen 21 aus Ahrweiler schreibt: Domian, Domian, ich glaube es nicht. Ein Keuschheitsgürtel aus Metall für Männer. Was hätte ich gerne Mäuschen gespielt bei deinem Anrufer gestern? Wie mag er gesabbert haben, wenn seine Frau denn endlich mal den Schlüssel gezückt hat, um den Keuschheitsgürtel zu öffnen? Das glaube ich allerdings auch. Das habe ich gestern auch mir so überlegt. Und noch eine Äußerung zum selben Thema. Toni 25 aus Erfurt schreibt: Ich bin sicher, Domian, dass dein Anrufer, wenn er nach langer Zeit seinen Keuschheitsgürtel aufmachte, doch sehr, sehr stark gestunken hat. Er meinte nein, ich glaube es nicht. Aber vielleicht steht seine Frau ja sogar auf dererlei Gerüche. Und damit sind wir wieder beim Thema Fetischismus oder Fetischisten. Und ich begrüße jetzt ganz herzlich den Frank. Und Frank ist 42 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Jürgen, hier ist Frank. Ja, hallo Frank. Auch ein Fetischist. Ja. Kann man sagen. Nämlich, was machst du? Ja, mein Fetisch ist Fett. Fett? Ich stehe auf extrem dicke Frauen. Aha. Ja. Ich dachte jetzt schon, du würdest dir Schmalz irgendwo kaufen und mir Schmalz machen. Nein, nein. Du stehst auf extrem dicke wenn Frauen. An Frauen dran ist. Das Fett davon. Wie fett sollen denn die Frauen sein am liebsten? Ja, also für mich wird es interessant, ab 200 Kilo aufwärts. 200 Kilo aufwärts. Und nach oben ist eigentlich keine Grenze gesetzt. 200 Kilo aufwärts. Ja. In der Regel sind ja Männer, die auf so dicke Frauen stehen, sind solche Bohnenstangen, solche Stäbchen. Bist du auch so dünn? Nein, kann man nicht sagen. Ich habe selbst über 100 Kilo. Ach so. Und das Sprichwort Gegensätze ziehen sich an, stimmt also in meinem Fall nicht. Nicht so, also über, wie viel genau, über 100? Ja, so etwa 120. Ja, ist auch schon ganz schön kräftig. Ja. Ne? Wie groß bist du? 1,80. 1,80, ja, normale Größe. Mhm. Was bedeutet das, dass du auf so ganz extrem dicke Frauen stehst? Ja, also ich stehe allgemein auf extreme Figuren, auch extreme Busen und so, zum mich auch an. Aber die sehr dicken Frauen, fette Frauen, das hören viele nicht gern. Das ist meistens mein Faible. Dann war es dein Faible. Du bist 42 Jahre alt. Bist du verheiratet oder hattest du mal eine längere Beziehung? Eine längere Beziehung schon, aber das ist länger her. Ja. Und dieser Geschmack hat sich eigentlich aus den letzten 5 Jahren so extrem. Ach so, extrem das ist aber ungewöhnlich. Das heißt, du hast früher auf ganz normale Frauen gestanden? Ja, also normal, also das dick oder möllig war mir immer schon lieber als schlank. Ja, aber nicht so extrem. Nein. Deine Beziehung, mit der du lange zusammen hast, die Frau, war die auch eher ein bisschen dicker? Ja, also kann man sagen, aber für meinen Geschmack. Jetzt hat sich das in den letzten Jahren, erst entwickelt bei dir, dass du auf diese extreme Sachen stehst. Mhm. Wo lernst du die denn kennen? Ja, das ist eben das Problem. Ich habe leider noch niemanden kennengelernt in dieser Gewichtsklasse. Ach, du hast doch gar keine Erfahrung damit gemacht. Nein, weil diese Frauen ja dann wahrscheinlich auch nicht mehr auf die Straße gehen können, dass man sie auf normalen Wege kennenlernen könnte. Mhm. Mhm. Und es ist also mehr eine Fantasie. Das spielt sich mal im Kopf ab. Gehst du denn auch ins Internet und chattest? Weil da kann man ja alles treffen. Das stimmt. Und da ist auch gelegentlich was, aber man muss da schon die Seiten direkt wissen. Mhm. Und da wird das ja nicht so viel Reklame dafür gemacht. Wenn man da über die Suchmaschine geht, da erscheinen da mehr solche medizinische Sachen. Also im Klartext, du hast das noch, du hast noch keine, auch über Chat hast du keine kennengelernt. Nein, leider nicht. Das ist natürlich ein trauriges Dasein. Du stehst, du stehst auch so auf sehr füllige Frauen. Mhm. Vielleicht gibt es auch viele füllige Frauen, die dich mögen würden und ihr kommt nicht zueinander. Das ist natürlich ein bisschen traurig. Ich bin auch der Meinung, diese Frauen, die sollen sich nicht, wenn es sie wirklich geben sollte, nicht Gedanken machen, dass sie für alle Männer hässlich sind. Es gibt auch Männer, die auf sowas stehen. Mhm. Kannst du das so, ich meine, das ist eigentlich eine schwierige Frage, aber ich frage es dann trotzdem mal. Kannst du das so erklären, warum du vor allen Dingen auch jetzt in den letzten Jahren erst so auf diese extrem dicken Frauen stehst? Warum? Hm, ja, ich weiß nicht, ob das ein Grund ist. Ich hatte vor einigen Jahren einen schweren Motorradunfall und habe da seitdem auch ein bisschen körperliche Probleme und da ist es vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ich habe mich dann so gedanklich voll immer der Fantasie, weil ich dann auch keine Freundin mehr hatte, mit solchen Sachen befasst. Und, ist nicht so ganz einleuchtend, dass es mit dem Motorradunfall zusammenhängt, aber wer weiß, vielleicht war es ein Auslöser oder was auch immer. Ich hatte eben auch schwere Beinschäden dadurch und vielleicht auch nicht mehr auf normalen Wege auf dem Tanzsaal jemanden kennenlernen oder bei der Disco. Ja, das finde ich auch, das ist durchaus ein Fetisch, also wenn man wirklich auf sehr, du hast fett gesagt und warum soll man es nicht so ausdrücken? Ja, das ist dann ja auch so. Hm? Da kann ich dir eigentlich nur wünschen, dass du also eine Frau triffst. Du musst vielleicht immer ein bisschen mehr suchen. Ich glaube, dass man im Internet das durchaus ausfindig machen kann. Möglicherweise, Bestimmt, ja. Und da ist das Internet eine gute Kommunikationsform, dass Menschen, die sonst nicht so gut miteinander in Kontakt kämen, eben dann doch in Kontakt kommen und einen Spaß miteinander haben. Die Fantasie, hier eine Frau zu verwöhnen. Ich bin von Beruf Koch. Ach so. Ich würde sie gerne bekochen. Ja, das ist natürlich ganz toll. Du bist vom Beruf Koch und du könntest sie dann wirklich verwöhnen nach allen Regeln deiner Künste. Aber auch erotisch verwöhnen, meine ich jetzt. Wie sollte das aussehen? Wenn das jetzt so eine Frau wahrscheinlich schon einmal ein Verkehr zu dick ist, würde ich sie gerne mit der Hand verwöhnen und streicheln. Ja. Alles, was ihr gefällt. Ja. Gut. Und vorher schön essen, leckere Sachen kochen. Ja, auf alle Fälle. Lieber Frank, toi toi toi, dass du eine findest. Ja. Alles Gute. Vielen Dank. Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Thema Fetischisten heute Nacht hier bei uns, bei Domian. Wenn ihr einen bestimmten Fetisch habt, wenn ihr Fetischisten seid und gerne mit mir reden wollt, könnt ihr das machen. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Ich bin verbunden mit Klaus. Klaus ist 38 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Klaus. Morgen. Morgen. Ja. Erzähl von dir. Also erstmal schönen Gruß an den Frank. Ich habe der gleiche Geschmack, aber wegen den Fetisch rufe ich jetzt nicht an. Ja, sondern? Bei mir geht es um eine Halskette, um einen Kettenanhänger. Der muss unbedingt rechteckig sein und so groß wie möglich und sehr nah am Hals hängen. Das habe ich seit 20 Jahren, brauche ich das Ding. Aha. Und also es hat eigentlich auch schon was. Als Kind hatte ich eigentlich eine andere Geschichte. Das hat mir meine Mutter früher mal erzählt. Da bin ich immer als Kleinkind mit einem Teelöffel. Den habe ich dann immer wie eine Puppe neben mir hergepackt. Mhm. Und dann im Schulkindalter war das mit so einem Griff einer Fahrradbremse, also mehr so spielerisch, also nichts Sexuelles. Mhm. Und dann in der Pubertät, wo dann mal so die ersten sexuellen Gedanken kommen, da hatte ich eine Zahnklammer getragen, oben und unten jeweils eine rausnehmbare. Mhm. Die habe ich einen Namen gegeben, die oberste hieß Clementine und die untere hieß Claymore. Und da fing ich schon immer an zu träumen. Also es hat immer irgendwas mit Metall zu tun. Ja, so und, schon. Und jetzt hast du, um das nochmal zu vertiefen, was du gerade gesagt hast, du hast immer so ein Ding umhängen. Also den Kettenhänger, den habe ich seit 20 Jahren. Seit 20 Jahren. Der ist auch, wie viel Zentimeter ist er? Den ich jetzt habe, ich habe 20 Jahre lang einen etwas kleineren getragen, das war mit den Sternzeichen. Mhm. Und jetzt seit 3 Monaten etwa, den habe ich mir arbeiten lassen, der ist jetzt ein bisschen größer. Wie viel? 10 Zentimeter, 5 Zentimeter? Nee, so groß nicht. Kleiner. Da hänge ich vorne über. Also, so, jetzt erklär mir. Der hängt halt rechteckig längs und ist da 1,5 Zentimeter breit. Und ach so. 2 oder 2,5 cm. Ich weiß es nicht. Ah, ja. Ich habe die Maße jetzt nicht so genau im Kopf. Der hängt immer auf deiner Brust. So am Hals. Was hat das jetzt für eine Auswirkung? Ist das was Erotisches oder ist es ein besonderer Talisman oder was ist es? Nee, ich finde mich persönlich da erotischer mit, wenn ich das Ding umhab. Aha. Und dann vor allem auch so, ich hatte ja gut Beziehungen oder sexuelle Sachen oder Affären oder was dergleichen, was ich so hatte eben. Da finde ich es besonders erotisch. Ich verwöhne auch lieber die Frau, als dass ich mich verwöhnen lasse. Mhm. Und dann ist es ja so, dass man dann halt so hier und da auch mit dem Mund und rumzwingelt und so weiter und so fort. Mhm. Und dann baumelt das Ding ja logischerweise und klimpert da ein bisschen ach so, rum. Das vor allem. Also dieses, lass mich unterbrechen, dieses Runterbaumeln ich meine jetzt deine Halskette, ja. Dieses Unterbaume macht dich besonders an, wenn du eine Frau verwöhnst. Ja, das finde ich total klasse. Mhm. Ich finde, das hat was. Das heißt, wenn man dir dieses Ding wegnehme, wäre der Sex für dich mindestens 40, wenn nicht 50% weniger schön. Richtig. Aha. Ja, genau, da triffst du den Nagel auf den Kopf. Findest du es denn für dich selbst, wenn du masturbierst oder so, findest du es auch erotisch, das Ding umhängen zu haben? Oder ist es denn dann egal? Also ich habe in meiner Fantasie natürlich immer, dass das Ding dran ist, also auf jeden Fall. Mhm. Und ich nehme es auch nie ab, also weder beim Duschen noch beim Sport noch beim Schwimmen oder was weiß ich, außer wo ich es abgenommen hatte, das war mal, als ich gerönt werden musste. Oder gut, da muss man das ja auch machen, ja. Ja, oder bei einer Operation halt. Ne? Also es hat eine starke erotische Ausstrahlung für dich? Ja, auf jeden Fall. Ist es denn auch ein Talisman oder eher weniger? Weiß nicht, weniger. Irgendwie habe ich eher das Gefühl, dass es so gerade rechteckig kantige Form unterstreicht die Männlichkeit. Und was ich auch besonders gerne mache, ich lasse mich gern fotografieren. Ich nehme jede Gelegenheit und betrachte auch die Fotos gerne. Oder ich habe auch hier und da mal an der Talkshow teilgenommen. Mhm. Und wenn das Ding so im Scheinwerfer blitzt, das fände ich total, jetzt nicht, dass ich davon scharf werde, aber einfach irgendwie, wow, das hat was, so, das unterstreicht männlich und kantig, und weil ich bin muskulös trainiert, auch weil, wenn ich jetzt nicht der Größte bin, aber ich habe das Optimalste aus meinem Körper rausgeholt. Was sagen denn die Mädels, die Frauen, wenn du dann sie verwöhnst und hast dieses Amulett immer an dir rumbaumeln, das klackert hin und her und... Ja, klar, das finde ich so, aber manchmal ist es so, vor allem wenn ich da so bei den Mädels da so im Keller steige, so französisch Richtung, was ich sehr, sehr gerne mache, ne? Also die Frage ist, wie die Frauen darauf reagieren, wenn du immer dieses Ding um hast. Also bis jetzt ist das sehr angenehm angenommen worden. Ah. Ist es noch nie irgendwie unangenehm aufgefallen oder dass sie das sagt, das piekst, aber weil das hat ja jetzt auch keine scharfen Kanten oder so. Also, der ist da geschliffen und so. Ein ungewöhnlicher, interessanter Fetisch. Ja. Wenn ich ein Stück Metall auf der Brust, welches dich immer wieder... Hals direkt, am besten noch so, dass es entsprechend noch wackelt. So, ach so, ne? So, die Kette ganz kurz am Hals, das ist ja jetzt auch ziemlich modisch, so was sieht man ja öfters mal wieder. Das ist beim Sprechen wackelt. Ja, so ungefähr, weil ich auch einen muskulösen Hals habe und so. Ja. Und weil gerade beim Sport die Adern rauskommen und ich sehe mich da im Spiegel am Trainieren. Und das Ding, das spannt voll um Hals. Aber du hast nicht die Erfahrung gemacht, dass du deshalb größere Erfolge bei Frauen hast? Nee. Das nicht. Das ist so dein Ding für dich. Das ist meine kleine süße Macke und die lebe ich. Und ich bin da, ich falle auch nicht unangenehm auf. Ja. Ich habe für mich oder für andere keine Nachteile. Und ich habe einmal eine tolle Story gehabt. Das war irgendwie so ein witziges Ding. So ein Alltagsanekdötchen. So, da bin ich mit dem Fahrrad. Das war sonnig und die Sonne schien mir ins Gesicht. Metall reflektiert und natürlich dann auch ganz gut. Mhm. Und da war ein Kind anhand von Mutter und ich war an der Ampel und fuhr gerade mit meinem Fahrrad an und das Ding, dann baumelt das ja auch so. Und dann, wenn die Sonne da drauf reflektiert, dann kommt das ja noch besonders groß. Mhm. Ne? Mhm. Und dann hörte ich noch, wie das Kind da irgendwo sagte so, Mama, der Mann hat da was Komisches am Hals. Mhm. Ne? Das fand ich total geil. Also ich weiß nicht, irgendwie... Nicht, dass ich jetzt ständig geil von werde, aber irgendwie ist das so... Also du fällst gerne auf mit diesem Ding. Ja, ich verstehe. Ich eine gerne kleine, auf. Süße Macke, die Klaus am Hals hat. Ja, richtig. Danke, dass du es uns erzählt hast. Ja. Und alles Gute, Klaus. Ja, auch so. Tschüss. Tschüss. Marcel, 23 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Marcel. Jetzt bin ich gespannt, was du mir erzählst in Sachen Fetischismus. Ja, ich habe einen ganz ungewöhnlichen Fetischismus, also sehr unbekannt. Ich bin also schwul und ich stehe darauf, wenn wenn Männer weiße Socken tragen. Wo die meisten Männer und Frauen laufen gehen, ne? Ja. Du stehst auf weiße Socken. Wenn Männer weiße Socken, also diese Arztsocken oder Tennissocken oder sowas tragen. Ja, Tennissocken, genau. Das heißt, wenn du durch die Straßen gehst, wie ich dich jetzt schon so einschätze, guckst du immer den Jungs auf die Füße, auf die Schuhe und guckst, ob da auch so ein bisschen was rausguckt, was weiß es. Ja, ganz genau. Wenn du das dann siehst, was richtet das in dir an? Ich fühle mich da doch recht von angezogen, muss ich echt sagen. Warum fühlst du dich angezogen von weißen Socken? Ich kann es nicht genau sagen. Also ich meine, Fußfetischismus ist ja relativ bekannt. Mhm. Hatten wir gerade auch schon in der Sendung. Ja, genau. Ja. Und ich finde es halt sehr erotisch, wenn Füße halt mit weißen Socken verhüllt sind. Mhm. Auch die Knöchel an den weißen Socken noch recht stark. Ich glaube, ich frage jetzt nicht jeden, und bei dir gebe ich es jetzt auch schon auf, warum das so ist. Ich glaube, das kann man nicht erklären. Ne? Das ist so irrational, so subjektiv. Ja, ich denke auch. Das kann man nie so sagen, warum man nur eine weiße Socke, gerade eine weiße Socke, schöner findet als eine rote. Kann man nicht, ne? Warum nicht? Das kann man, glaube ich, nicht sagen. So, wenn du jetzt einen jungen Mann, einen Mann kennenlernst und mit dem nach Hause gehst und der hat natürlich weiße Socken an, klar. Mhm. Wie weit baust du das denn auch so in das Liebesspiel, in die Sexualität mit ein? Ja, also ich gehe schon dann irgendwie küssend die Beine runter und ja, weiß ich, berühre halt auch mit meinem Gesicht die Socken und ja, guck, dass die Socken halt immer meinen Körper berühren. Mhm. Aber du bist kein Fußfetischist, das müssen wir klarstellen, ne? Das geht nicht um die Füße, es geht nur um die Socken. Ja, genau. Mhm. Bestehst du dann auch darauf, dass dein Partner die Socken dann beim Sex anbehält, die ganze Zeit? Ja. Das hat doch bestimmt schon viele Irritationen hervorgerufen, oder? Ja, doch, es gab einige Männer, die mich dann doch recht fragend angeguckt haben und gefragt haben, warum. Und dann habe ich denen das erklärt, aber da stößt man doch auch relativ auf Verständnis, muss man sagen. Das heißt, die lassen dann ihre Socken an? Genau. Ja. Müssen es eigentlich ganz, ganz rein weiße Socken sein oder dürfen sie auch, weiß ich, so einen Rand, einen schwarzen Rand haben oder einen bunten Rand oder sowas? Das spielt keine Rolle. Das spielt keine Rolle. Sie können weiß sein oder mit einem Muster drauf, ja. Also wie man es so bei Tennissocken halt auch hat, dass man da irgendwie... Spielst du Tennis? Nee, das gar nicht. Wäre vielleicht gar nicht so falsch, wenn du Tennis spielen würdest. Ja, da bringst du mich auf eine Idee. Oder wenn du Medizin studieren solltest. Ja. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Ne? Nee, das mache ich auch nicht. Das machst du nicht. Ja, Tennissocken-Fetischist. Wie bist du drauf gekommen? Ja, eigentlich fast durchs Internet. Also es gibt im Internet eine relativ große Szene auch dafür. Halt auch wirklich seitenweise, die irgendwie nur um weiße Socken... Ist das wahr? Es gibt dafür auch eine Community, eine Gesellschaft, eine ja, Szene? Ja, genau. Das ist ja erstaunlich. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, es wäre doch sehr, sehr speziell. Ja, das ist auf jeden Fall speziell. Aber man mag es gar nicht glauben, es ist tatsächlich auch eine relativ große Community. Mhm. Also es gibt da Chats, wo sich... Und triffst du dich auch schon mal gezielt mit Leuten, die du im Internet kennengelernt hast und lebt? Nee, eigentlich weniger. Also da halte ich dann nicht so viel von. Mhm. Ist es denn eigentlich bei dir auch so, dass du auch gerne weiße Socken trägst? Ja, ich trage nur weiße Socken. Du trägst nur weiße Socken. Das heißt, also ideal wäre es, wenn du auf jemanden stößt, der genauso gepolt ist, dann könnt ihr beiden dann nackt im Bett, aber mit den weißen Socken rumspringen. Genau. Ne? Ja, Marcel, danke für deinen Anruf. Ja. Ein Weißsocken-Fetischist, ne? Kann man so sagen. Ja, genau. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Mario, 39 Jahre habe ich jetzt hier. Hallo. Ja, guten Abend, Domian. Ja, guten Abend. Guten Morgen. Ja, mein Fetisch sind Doktorspiele, Gynospiele. Was? Gynospiele? Ja, gynäkologische Spiele. Gynäkologische. Alles. Und da bin ich halt drauf gestoßen, ja, so vor 2-3 Jahren, mehr oder weniger durch das Internet. Mhm. Und ja, das habe ich also eigentlich zunächst meiner Frau verschwiegen. Mhm. Und dann haben wir vor gut einem Jahr festgestellt, dass sie es also, als mal die Sprache drauf kam, dass sie es also auch erregen würde. Ach. Ja, und dann haben wir uns halt... ja, das ist ja fantastisch, ne, dass sie das auch interessant findet. Ja, sie fand es interessant. Wir sind im Internet auf solche Seiten gegangen. Mhm. Ich habe ihr das mal gezeigt und ja, das fand sie also schon irgendwie toll. Also das hat sie nicht abgeschreckt? Hätte ja auch passieren können, dass sie sagt, um Gottes Willen, wie bist du denn drauf? Du bist ja pervers drauf oder so. Ja, ich habe mich also vorsichtig, sage ich mal, dahingetastet. Mhm. So, jetzt hat sie gesagt, ich finde es auch interessant. Und das bedeutet, dass ihr beide jetzt diese gemeinsame Leidenschaft auch praktiziert und ihr fohlt. Ja. Was heißt das denn? Was heißt das denn jetzt ganz genau? Doktorspiele, gynäkologische Spiele. Du spielst dann den Gynäkologen? So ungefähr. Und ich war noch nie bei einem Gynäkologen. Nicht mit weißem Kittel oder so. Also das, was mich eigentlich an dieser ganzen Sache so heiß macht, es ist ja einmal, würde ich sagen, so eine Offenbarung von der Frau, denn es gibt ja eigentlich nur zwei Männer, die sich das anschauen dürfen. Das ist der Gynäkologe und das ist der eigene Ehemann. Und zum anderen, das, was mich also auch speziell heiß macht, das ist das kalte Metall und das warme Fleisch. Das warme Fleisch, das kalte Metall und das warme Fleisch. Und, schöner Buchtitel. Bitte? Ein schöner Buchtitel, das. Ja. Das kalte Metall und das warme Fleisch. Und dann hat... Sag mal, lass mich kurz fragen. Ich war noch nie bei einem Gynäkologen, aber man weiß es ja so, dass die solche Stühle haben, wo die Mädels draufsteigen und die Beine halt so rauflegen. Habt ihr euch sowas angeschafft? Nein, aber wir sind am Überlegen, ob wir das tun sollten. Nur das Problem ist, wir haben also auch Kinder und das lässt sich natürlich nicht so einfach verheimlichen. Stimmt, der müsste irgendwo eingeschlossen sein, irgendwo in einem im Keller oder weiß ich. So ungefähr, ja. Wie alt sind eure Kinder? Die sind zwischen 9 und 12. Mhm, das heißt, und das ist dann nicht so einfach. Nee. Aber ihr habt euch schon so weiß ich, so Geräte oder Spekula in solche Sachen, also so Bestecke und sowas besorgt. Ja, was heißt Bestecke? Das sind überwiegend Spekula. Spekula ist genau was jetzt? Das ist praktisch ein Gerät, sage ich mal, in die Scheide reinzuschauen. Mhm. Und die sind natürlich meistens in Edelstahl. Mhm. Es gibt mittlerweile auch diese Einmalspekula aus Kunststoff, was ich eigentlich weniger schön finde. Mhm. Also in erster Linie sage ich mal die aus Edelstahl. Mhm. Mhm. Da ist der Kontrast irgendwie größer. Das bedeutet, dass ihr beiden, das alte Ehepaar, sage ich mal in Anführungszeichen alte Ehepaar, da etwas ganz Neues entdeckt habt für euch, was eure Sexualität sicher auch toll neu belebt hat. Ne? Ja, denn wenn man einige Jahre verheiratet ist, denke ich, dann fehlt es irgendwo an einem Kick. Meine Frau hat immer gesagt, lass dir doch mal irgendwie was einfallen und mach doch mal was Verrücktes. Naja, und jetzt ist halt irgendwie was Verrücktes passiert. Wie lange seid ihr verheiratet? Wir sind jetzt 13 Jahre verheiratet. 13 Jahre? Ja. 13 Jahre. Und dann kam der neue Kick. Wie oft macht ihr das? Wie oft praktiziert ihr das? Das kann man nicht so sagen. Einmal im Monat? Einmal, zweimal im Monat. Aber optimal wäre es ja schon, wenn du einen weißen Kittel anhättest, wenn ihr diesen Stuhl hättet. Ne? Ja, also wir haben das also mit den Rollenspielen auch schon ausprobiert, wobei meine Frau sich dann meistens nicht zurückhalten kann, anfangen muss zu lachen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wenn das eine fremde Person wäre, dann würde die Ernsthaftigkeit auch viel eher dabei bleiben. Ist das irgendwie, macht ihr es neugierig? Brennt das auf den Nägeln, vielleicht mal das mit einer fremden Frau zu machen? Ich habe durch einen Fetisch-Chat eine Frau kennengelernt, beziehungsweise ein Pärchen kennengelernt. Und wir haben uns also mittlerweile auch besucht. Es ist auch kurz zur Sprache gekommen, aber wir haben eigentlich nicht die Absicht. Wir haben also gemerkt, dass zwischen ihr und mir zwar die Chemie stimmt, aber wir wollen also nicht da jetzt irgendwie erotische Spielchen machen. Aber so weit wollten wir nicht. Wir haben stattdessen etwas anders gemacht. Nämlich? Wir sind dann drauf gekommen, man könnte ja zum Beispiel auch mal etwas Prickelndes rüberbringen durch Bodyscanning, indem man sich mit dem Körper auf den Scanner setzt. Und das Ganze dann per E-Mail verschickt. Ach so, das heißt, ihr setzt euch jetzt ab und zu mal auf den Scanner, du und deine Frau, und verschickt das diesem Pärchen. Ja, also nicht zusammen, aber einzeln geht das wohl. Naja, ist mir klar, zusammen nicht. Ja. Und da kommen dann schon recht prickelnde Sachen bei raus. Also bahnt sich das da schon? Das haben wir also schon gemacht, aber wir haben also nicht vor, dass wir hier jetzt Partnertausch oder irgendwas in diese Richtung. Und da ihr keinen Gynäkologenstuhl habt, passiert das wahrscheinlich immer dann in eurem häuslichen Schlafzimmer, ne? Im Ehebett. So ungefähr, ja. Und ihr müsst aber dann die Accessoires, die müsst ihr schon von den Kindern verstecken, ne? Die müssen wir verstecken, ja. Und das klappt also auch eigentlich so ganz gut. Aber ich finde es wirklich toll, dass ihr als Ehepaar das entdeckt habt und dass ihr beide Spaß dran habt und somit nochmal so einen richtigen Schwung, wie wir gerade gesagt haben, in eure Sexualität kommt. Schöne tolle Sache, also finde ich klasse. Man muss sich irgendwas einfallen lassen. Irgendwie, ich kam auch irgendwann so an den Punkt, wo ich so ein bisschen meine Grenzen gesucht habe. Ja. Ich mag irgendwo alles gerne ausprobieren, aber es muss irgendwo im Rahmen bleiben. Also so mit Schmerz und so muss das nicht. Ja, da muss jeder für sich das suchen, was ihm gemäß ist. Ne? Genau. Ich danke für deinen Anruf, auch für die offenen Worte und grüße deine Frau herzlich von mir und viel Spaß euch. Ja. Alles Gute. Vielen Dank. Tschüss, Mario. So, meine Lieben, jetzt möchte ich ganz kurz was in eigener Sache sagen. Daran liegt mir sehr am Herzen. Jetzt, seit gleich 2 Stunden, hat meine Mama in Gummersbach ihren 70. Geburtstag. Und ich möchte ihr von hier aus ganz, ganz herzlich gratulieren, ihr alles Liebe wünschen, alles Gute wünschen und natürlich sehr, sehr, sehr viel Gesundheit. Alles Gute nach Gummersbach, liebe Mama. So, in der Technik war Kerstin Klinger. Morgen sind wir wieder da mit einer freien Themennacht um 1 Uhr Radio 1 Live. Ich hoffe dann auch 1 Uhr wieder Fernsehen. Ihr könnt auch morgen wieder, wie immer, ab 0 Uhr anrufen. Ich wünsche euch eine gute und schöne Nacht und sage Tschüss, bis morgen.